Jota Lame an dem Pyongyang Internationalen Symposium über die kontinuierliche Entwicklung trafen Park Jung-hae, Professorin an der Kanadischen Universität British Columbia und zugleich Direktorin des kanadisch-koreanischen Zusammenarbeitsprogramms für Wissensaustausch, und die Experten aus Malaysia, den USA, China, Indien und Großbritannien am 4. Oktober mit einer Maschine in Pyongyang ein.